Wenn man sie beobachtet bei den Proben, hat man immer den Eindruck, dass sie so ein bisschen wie ein Fremder sich im Theater fühlen. Und nun wird ja auch gesagt, dass der Autor ja eigentlich ein Fremdling ist im Theaterbetrieb. Ist das richtig? Sind Sie in diese Rolle des Regisseurs noch gar nicht so hineingewachsen oder wollen es vielleicht auch gar nicht? Also immer jemand, der von außen guckt. Hm. Der Beruf des Regisseurs ist ja gar nicht so alt. Ne? Das ist gibt es ja erst seit 150 Jahren in dem Sinn. In der Zeit von Shakespeare war es noch selbstverständlich, dass der Autor auch die Inszenierung macht. Und es ging darum, die Schauspieler so hinzustellen, dass man sie sieht und dass sie den Text gut sagen. Dann gab es so Action-Szenen. War eigentlich mehr wie im Kino heute. Ne? Und Regie ist eigentlich eine Dienstleistung. Ne? Das ist es inzwischen nicht mehr. Es gibt nur noch Regie-Theater jetzt. Aber ich finde das ziemlich frustrierend eigentlich. Und natürlich, wenn ich was inszeniere, dann mache ich das als Autor. Und die Gefahr dabei ist vielleicht, dass ich mit der Inszenierung eines alten Textes oder eines alten Stücks dann schon das nächste Stück schreiben will. Und der Eindruck der Fremdheit ist schon richtig. Der Hauptberuf ist Schreiben. Zu dem bin ich nicht gekommen in den letzten Jahren. Nicht nur durch das Inszenieren, auch durch die gesamten Umstände jetzt. Aber das bleibt schon primär. Und Sie haben ja ein festes Team von Technikern, Kostümleuten, Assistenten. Was ist eigentlich für Sie wichtig, dass Sie sich auf Leute verlassen können? Verlassen Sie sich auf Leute oder sind Sie misstrauisch? Nee, ich habe eigentlich keinen Grund zum Misstrauen. Gerade dieser Bereich, also Technik, Requisite, Maske, Kostüm, ist im deutschen Theater wirklich sehr effektiv und sehr gut. Und die arbeiten sehr gut, auch für viel zu wenig Geld jetzt. Und da verlasse ich mich drauf, kann ich mich auch drauf verlassen. Vielleicht auch deswegen, weil ich sie nicht weniger wichtig nehme als die Schauspieler. Weil die tragen ja so eine Vorstellung. Und die sind die Basis, auf der die Schauspieler dann arbeiten können. Habe ich eigentlich keine Probleme damit. Sie hatten ja damals, als Hamlet und Hamlet-Maschine rauskam, hatten Sie diesen schönen Satz, also der Weg von der Eiszeit zum Brühwürfel, was ja sich im Bühnenbild unheimlich gut realisiert hat, auf eine faszinierende Weise. Wie entwickelt sich so eine Bildidee in Zusammenarbeit mit dem Bühnenbildner? War das also ein konzeptioneller Gedanke, der dann aufs Bühnenbild übertragen wurde, quasi als Folie drüber gelegt wurde? Oder war es eine Idee, die Sie vom Optischen einfach inspiriert hat, aus den Vorlagen des Bühnenbildners? Nee, wir haben schon ein paar Wochen darüber gesprochen vorher, also bevor die ersten Entwürfe für das Bühnenbild da waren. Wie der Bühnenbildner das dann umsetzt, ist seine Sache, aber das war schon ein Konzept von Anfang an. Und wir haben ein paar Wochen damit das ganze Stück durchgegangen und haben das diskutiert mit dem Bühnenbildner. Was er dann macht, ist seine Art von Übersetzung dieser Idee. Aber ich finde es auch wichtig, dass man jeden, der da beteiligt ist, möglichst autonom arbeiten lässt. Und das sind dann auch Widerstände. Ich habe vielleicht dann manchmal eine Schwierigkeit, mit dem Bühnenbild, so wie es dann entstanden ist, umzugehen. Aber aus dieser Schwierigkeit entstehen wieder andere Ideen und Spielmöglichkeiten. Und der Widerstand ist wichtig. Ne? Wenn das so von Anfang an reibungslos funktioniert, entsteht auch nichts Interessantes. Ne? Mauser schien ja ein sehr mühevoller Probenprozess zu sein. Woran lag das eigentlich? Waren Sie sich da selbst unsicher, wie man mit dem Text jetzt umgehen muss? Ein Problem war sicher, wir wollten vor den Ferien Voraufführungen haben. Das ging nicht, weil das Bühnenbild aus wirklich rein technischen Gründen nicht fertig wurde. Und das war natürlich ein schwerer Schlag, weil nach dem Urlaub dann nur noch, ich glaube, es waren nur noch 2 Wochen, das dann wieder herzustellen, was gewesen ist, und zu Ende zu bringen, ist viel schwerer, als wenn man es vorher schon mal gespielt hat. Und es war wirklich ein Handicap. Dann gab es natürlich eine Schwierigkeit auch mit der Herstellung des Bühnenbilds. Das war sehr ungewöhnlich für die Arbeitsweise, auch für die Denkweise der Leute, die das herstellen. Der Cornelis kommt natürlich nicht vom Theater. Der kommt von der bildenden Kunst, er macht Installationen, er macht Räume und eigentlich keine Bühnenbilder. Das war ein Kunstraum, der in ein Theater gesetzt oder verpflanzt wird. Und das war ein größerer Widerstand als alle Bildideen, zum Beispiel von Erich Wonder. Das war sicher ein Problem, aber ich fand diesen Widerstand schon wichtig. Dann gab es ein Problem mit Quartett, das war eigentlich das Hauptproblem bei den Proben. Und das hat nur wieder zu tun mit einer bestimmten DDR-Mentalität auch der Schauspieler. Ich finde, was sie jetzt gemacht haben, hat auf jeden Fall einige Qualität. Es gibt Dinge, über die man streifen kann. Aber sie hatten große Probleme mit dem Text schon. Mehr Probleme, als das Publikum jetzt hat. Für das Publikum ist Quartett sicher eine Erholung nach Mauser. Mhm. Und der dritte Teil, der wahrscheinlich der beste ist, wird eher als Erkältung erfahren von dem Publikum, was jetzt zur Verfügung steht. Um jetzt nochmal auf Ihre Arbeit mit Schauspielern einzugehen, stören Sie eigentlich eine ganz normale berufsbedingte Sehnsucht von Solisten nach auch solistischen Leistungen? Versuchen Sie das zurückzudrängen? Also was dann naturgemäß auch den Text überlagert? Naja, bei so Stücken wie Mauser gibt es ja keine Protagonisten. Bei einem Stück wie Findling gibt es auch keine Protagonisten in dem Sinn. Das ist für Schauspieler schwer, weil jeder Schauspieler will Protagonist sein. Das liegt in der Profession, das liegt in den Arbeitsbedingungen. Und da gibt es natürlich Reibungen und da gibt es Probleme. Und da gibt es auch Kompromisse dann. Und ohne Kompromisse kann man sowieso kein Theater machen. Also Kompromisse zwischen den Bedürfnissen der Schauspieler und des Stücks oder in dem Fall sogar des Autors. Ja, Kompromiss ist Theater eigentlich immer. Weil Theater wird mit lebenden Menschen gemacht und für lebende Menschen. Und jede Vorstellung ist anders, weil jedes Mal das Publikum anders ist. Dadurch sind auch die Schauspieler anders. Das ist aber gerade das Interessante und das Lebendige. Auch der Kompromiss gehört zu dem lebendigen Teil des Theaters. Mhm. Aus welchen Überlegungen haben Sie eigentlich diese Texte Mauser, Herakles, Findling und Quartett gekoppelt miteinander? Ja, vielleicht gibt es einen ganz primitiven Grund, dass ich will nicht so viele Inszenierungen machen. Ich will das nicht zum Hauptberuf machen. Und ich will dann bei einer Gelegenheit gleich möglichst viel unterbringen, was ich machen will. Ich hätte keine Lust, also Mauser zu inszenieren oder keine Lust gehabt, Mauser zu inszenieren, allein. Und allein Quartett und allein Findling. Und das war sicher der erste Impuls, möglichst ein paar Sachen gleichzeitig zu machen, damit ich das hinter mir habe. Der andere Punkt ist, dass das natürlich auch einen Zusammenhang hat. Also der Anfang mit diesem Hydra-Text aus Zement, das ist ein Prolog. Und dann Mauser ist ein Stück über Terror oder über Gewalt, die politisch motiviert ist. Quartett ist ein Stück, was vor einer Revolution spielt, also vor der Französischen Revolution, und wo die Gewalt sich in einer Mann-Frau-Beziehung artikuliert. Findling ist auf dem Hintergrund von staatlicher Gewalt ein Generationskonflikt. Und die Hauptüberlegung war aber, dass man die russische Revolution genauer sehen kann von der französischen aus. Gerade nach dem Scheitern dieses Experiments sieht man aber auch die französische Revolution anders, von der russischen her. Das ist im Grunde eine Geschichte. Die russische Revolution war letztlich ein Versuch, die französische nochmal zu machen. Aber das Ergebnis ist, dass jetzt eigentlich die französische nochmal gemacht werden müsste. Ist das eigentlich Ihr Prinzip, dass, um jetzt einen aktuellen Punkt zu beleuchten, man sehr, sehr weit zurückgehen muss und dann damit auch wieder weit in die Zukunft greifen kann? Viele Ihrer Texte haben ja geradezu, visionären Charakter. Man meint, dass etwas vorweggenommen wird, was dann später erst passiert. Ich glaube schon, dass man die aktuellen Ereignisse nur begreifen kann in einem sehr großen historischen Zusammenhang und nicht in einem mit einem Kurzschlussblick. Da sieht man sehr wenig, weil was jetzt passiert ist, 89, 90, das war eine Folge von Ereignissen, die lange zurückliegen. Und was man als das Eigentliche oder als das Ereignis erfährt, ist meistens ja nur die Luftblase von Ereignissen, die vorher fast unbemerkt, unsichtbar sich angebahnt haben oder stattgefunden haben. Sie haben ja mal im Zusammenhang gesagt, von Texten gesprochen, die auf Geschichte warten. Wurden Sie eigentlich durch die Geschichte auch überrascht und durch welche Ereignisse? Überrascht eigentlich kaum. Überrascht eher vielleicht also nicht von den Ereignissen, sondern nur von der Form und von der Geschwindigkeit, in der sie stattfinden. Das Erstaunliche an dem DDR-Untergang war ja die Geschwindigkeit. Das war zwar vielleicht keine Revolution, ist auch jetzt Vorspiel, wie man das nennt. Das war eine Implosion einer Struktur, die nicht zu halten war. Und das Überraschende war die Geschwindigkeit. Obwohl damals ja viele das als Explosion vermutet haben und daraus auch sicher viel, viel Frustration oder viel Enttäuschung oder erstmal ein Vakuum entstanden ist, mit dem auch gerade viele Intellektuelle einfach nichts mehr anzufangen wussten. Was sich jetzt auch äußert in einem so etwas simplen Zurücksehen nach einer DDR-Identität, die es ja damals sicher gar nicht so gegeben hat. Also eine Beschönigung der Geschichte eigentlich wieder. Wie blicken Sie eigentlich auf eigene Texte zurück? Zum Beispiel jetzt Mauser, also ein Text, den Sie 1970 beendet haben. Sind Sie damit total eins oder als Regisseur, der sich mit diesem Text erstmal auch fremd auseinandersetzt, ist da auch eine gewisse Distanz dazu, zu dem, was man vor vielen Jahren mal gedacht hat? Es gibt auch grundsätzlich so ein Problem, eine Differenz zwischen der Intention des Autors und dem Text. Ich weiß doch nicht, was ich schreibe, wenn ich schreibe. Das weiß ich hinterher vielleicht. Und die Intention, als ich den Text geschrieben habe, war sicher anders als meine Interpretation jetzt. Und jetzt lese ich diesen Text anders und muss ihn auch anders inszenieren, interpretieren, als er in meinem Kopf war damals. Aber das ist normal, das gilt für alle Texte, die eine gewisse Präzision haben. Die kann man dann in jeder neuen Situation anders interpretieren. Und worüber haben Sie jetzt nachgedacht, als Sie Mauser nochmal gelesen haben? 1970, also in einer ganz anderen historischen Situation. Können Sie das noch ein bisschen konkreter beschreiben? Das ist schwer oder es ist langweilig, wenn ich das beschreibe. Das ist eigentlich nicht meine Aufgabe, das zu beschreiben. Ich habe es ja schon mal gemacht in Wien. Das war vor einem Jahr, glaube ich, oder vor anderthalb Jahren. Mit Studenten an der Reinhard-Seminar. Und da war natürlich ganz auffällig, dass der Text überhaupt nicht mehr heroisch interpretierbar ist. Und eher kritisch, also eher von den Opfern her und nicht von den Siegern her, die ja keine Sieger mehr sind, die sind jetzt die Besiegten. Und das ist der eigentliche Punkt, glaube ich, dass man jetzt so einen Text von den Opfern her interpretieren muss. Deshalb meine Frage, war er denn jemals so heroisch gemeint? Es ist völlig gleichgültig, wie er gemeint war, glaube ich. Aha. Die Intention ist was anderes als der Text. Das gilt aber auch für Lohndrücker, eigentlich für alles. Der Findling war ja 1987, glaube ich, war ja Ihre letzte dramatische Arbeit, die Sie gemacht haben. Warum haben Sie eigentlich seitdem nicht mehr geschrieben? Das ist ja nicht nur mit Arbeitsbelastung als Regisseur zu erklären. Nee, es ist auch zu erklären mit der Belastung durch dieses Amt, was ich übernommen habe, also Präsident der Akademie der Künste. Das ist wirklich auch ein zeitfressendes Unternehmen. Und es gab einfach nie auch nur 3 Wochen Zeit ohne etwas anderes, also ohne Verpflichtungen. Und zum Schreiben braucht man erstmal für den Anfang jedenfalls, um ein Stück zu schreiben, brauche ich jedenfalls erstmal eine Zelle, wo es keine Außenstörungen gibt, keine Störungen von außen. Das gab es nicht jetzt in der Zeit, aus all diesen Gründen. Das Inszenieren war sicher zunächst eine Flucht vorm Schreiben, da ist sicher was dran. Aber jetzt gibt es einfach so viele Verpflichtungen und Notwendigkeiten, die nicht mehr die Möglichkeit geben, diese Zelle zu haben, auch noch für 3 Wochen, um zu schreiben. Ich hoffe, dass ich das im Herbst herstellen kann, also im Zustand, wo ich einfach weg bin aus der Öffentlichkeit. Mhm. Aber das Wegsein aus der Öffentlichkeit ist die Voraussetzung zum Schreiben. Mhm. Jetzt erwarten die Leute nicht nur Texte von Ihnen, sondern richtungsweisende Erklärungen. Sie sind eine Institution, eine öffentliche Person, wie Sie sagten. Warum haben Sie das eigentlich auf sich genommen, eine Rolle, die Ihnen ja eigentlich gar nicht gefällt, glaube ich? Das ist richtig, ja. Ja, vielleicht ganz primitiv aus moralischen Gründen, weil ich hatte keine Argumente dagegen, dass ich das jetzt machen muss. Das war ein allgemeiner Wunsch, dass ich diese Akademie repräsentieren sollte. Und ich hatte keine Argumente dagegen. Jedenfalls keins, was ich öffentlich vertreten kann. Ich kann in dem Fall nicht sagen, mich interessiert das nicht, ich will nicht und ich muss schreiben und so. Es war eine Situation, wo sowas gebraucht wurde. Und na, jetzt bin ich drin in der Situation. Jetzt muss ich sehen, wie ich daneben wieder einen Raum zum Schreiben finde. Nee, ich meine auch diese generelle Situation, dass in Gesprächen, ich habe das ja selbst beobachtet bei einer Diskussionsrunde mit Ihnen, immer wieder Leute auftreten und sagen, nun tun Sie doch mal was. Und nun sagen Sie uns doch mal, was wir jetzt machen sollen. Also gerade in dieser Zeit doch großer Umbrüche, großer Veränderungen in den Biografien der einzelnen Leute, wo ganze Kulturinstitutionen krachen gehen. Erwartet man von Ihnen nicht, dass da jetzt ein Dichter irgendwas sagt, ein Schriftsteller, sondern dieser Mann, der da Einfluss hat. Wie lange können Sie sich eigentlich dem noch entziehen? Denn Sie können ja den Leuten nichts sagen und Sie wollen es, glaube ich, auch nicht. Wie ist die Frage gemeint jetzt? Wie lange können Sie sich... System. Das ist ja irgendwie so eine schizophrene Situation auch für Sie. Ja. Ja. Einerseits stehen Sie für jemanden, der eine gewisse Macht hat, wie man meint. Ja. Ja. Und andererseits wollen Sie wahrscheinlich auch den Leuten da nicht sagen, was jetzt zu tun ist. Die Macht ist ja eher eine öffentliche Ohnmacht. Ne? Und was soll ich den Leuten sagen? Ich kann nur meine Erfahrungen versuchen, öffentlich zu machen und zu formulieren. Die sind sicher in vielem anders als die Erfahrungen der Leute, die von mir etwas hören wollen. Aber ich kann niemanden repräsentieren. Ich kann nicht für die Arbeitslosen sprechen. Ich kann mit ihnen sprechen, aber ich kann nicht mich zum Repräsentanten der Arbeitslosen machen. Das wäre eine Heuchelei, eine Anmaßung. Ich kann nicht für Leute sprechen, die sozial in Schwierigkeiten sind, die einfach ein Überlebensproblem haben jetzt, ökonomisch. Ich kann mit ihnen sprechen, aber ich kann nicht für sie sprechen. Und dahinter steckt natürlich auch noch so ein Rest von DDR-Mentalität, also in dem Bedürfnis, meine ich, dass man immer jemanden haben muss, der für einen etwas regelt, der für einen etwas formuliert, der für einen etwas macht. Aber das geht nicht mehr. Und das ging auch vorher nie. Das war ja gerade eine Krankheit der DDR-Struktur. Das Bedürfnis nach einer Vaterfigur, nach Eltern, die alles regeln, und der Staat war Vater und Mutter. Und das geht nicht mehr. Jetzt ist jeder erstmal allein. Und jeder muss versuchen, herauszufinden, was für ihn wichtig ist. Und muss das auch ertragen lernen, dass er für sich, nur für sich selbst spricht und steht und nicht mehr für andere. Und das ist vielleicht eine wichtige Erfahrung. Die neueste oder die eigentliche Erfahrung, die die Mehrheit der DDR-Bevölkerung jetzt macht, ist die Erfahrung der Armut. Das gab es ja nicht. Ich kenne das und deswegen ist es für mich nicht sehr neu. Ich kenne die Situation, wie man als Kind vor einem Schaufenster steht und man möchte was haben und die Mutter sagt, das kannst du nicht haben, weil ich das nicht kaufen kann. Das ist für die Mehrheit der DDR-Bevölkerung ganz neu, glaube ich. Dass es Dinge gibt, die man nicht kaufen kann. Es war eher so, man hatte das Geld und konnte bestimmte Dinge nicht kriegen und nicht kaufen, weil sie nicht da waren. Und jetzt ist es eine absolute Umkehrung. Das ist eine ganz neue Erfahrung, mit der die Leute jetzt klarkommen müssen.